We are back and up and bright. Wir sind wieder da und uns geht es gut. Glücklich wie immer. Also eigentlich nicht immer glücklich, aber immer freudig. Das ist etwas, was ihr noch lernen müsst. So, jetzt reden wir über eine andere Wurzel und eine andere Frucht. Money. Geld. Ah, you know, it was really funny. Weißt du, es war wirklich komisch. Vor ein paar Jahren wurde mir nachgesagt, ich sei ein Franziskaner. Reinhard, du hast einen Armutsgeist, wurde mir gesagt. Du hast eine Franziskaner-Haltung und einen Franziskaner-Geist. Und ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Daniel war im Haus. And a certain pastor was talking to him. Und ein gewisser Pastor sprach zu ihm. And he said, "Are you sure, Daniel, you want to work with Reinhard?" Yeah. Und er sagte, bist du dir sicher, Daniel, dass du mit Reinhard arbeiten willst? Because he's got the Franciscan spirit. Der hat doch einen Franziskanergeist. I mean, that's so typical Daniel. Und das ist so typisch Daniel. How he replied. Wie er geantwortet hat. He's so real and so straight to the point. Er ist so echt und bringt es immer genau auf den Punkt. If he would have a Franciscan spirit, why would he right now be in the Amalfi Coast having a great vacation with his wife? Er sagte nun, wenn er einen Franziskanergeist hätte, warum wäre er denn jetzt gerade mit seiner Frau auf Urlaub an der Amalfi-Küste? So, look, that's what you said, right? Schau, das ist, was du gesagt hast, Daniel, richtig? Also schaut. Ich habe keinen Franziskanergeist. Ich glaube sogar, dass Armut ein Fluch ist. Ich glaube, dass Gott die Armut hasst. Das ist sehr klar. Es gibt einen großen Unterschied, ob du einen Franziskanergeist hast oder ob du deine Wurzeln in Geld legst, was ich nie machen würde. Was bedeutet es, seine Wurzeln in Geld zu legen? To put your roots in money means your confidence, your strength, your hope is in finance. Es bedeutet, dass deine Zuversicht, deine Stärke, deine Kraft, deine Hoffnung in den Finanzen liegt. Look, Daniel has learned not to do that. Schau, Daniel hat gelernt, das nicht zu machen. He doesn't put his confidence in money. Er legt sein Vertrauen nicht ins Geld. He learned to trust in the Lord. Er hat gelernt, auf den Herrn zu vertrauen. You know what? Since he's been here on my side, he's prospered more than ever before in his entire life. Und wisst ihr, seit er hier an meiner Seite ist, ist er mehr aufgeblüht als je zuvor in seinem ganzen Leben. Because he understands it's coming from the Lord, not from man. Weil er versteht, dass es vom Herrn kommt und nicht von Menschen. So what is the root if you put what is the fruit if you put your root in money? Also was ist die Frucht, wenn deine Wurzeln im Geld liegt? Insecurity. Unsicherheit. Why insecurity? Warum Unsicherheit? Because Paul tells us in 1 Timothy chapter 6. Paulus sagt uns in 1. Timotheus 6. Tell the rich people in this world. Dass wir den reichen Menschen in dieser Welt sagen müssen, not to put their trust. Listen to this. In the uncertainty of riches. Ihr Vertrauen nicht in die Unsicherheit des Reichtums zu legen. Remember, root is where you put your confidence, your trust from, where you got your nutrition from. Erinnere dich, die Wurzel ist da, wo du dein Vertrauen hinlegst, wo du deine Nahrung herbekommst. If the Bible says riches or money is uncertain, how can we ignore that? Und wenn die Bibel sagt, dass Reichtum oder Geld unsicher ist, wie können wir das je ignorieren? Ich werde dir eine einfache Frage stellen. If you are not learning right now to put all of your confidence regarding provision in the Lord, wenn du jetzt nicht lernst, dein ganzes Vertrauen hinsichtlich Versorgung in den Herrn zu setzen, what would you do if you would not be able to buy anything anymore or sell anything anymore unless you take the mark of the beast? Was würdest du dann machen, wenn du nicht mehr imstande wärst, irgendwas zu kaufen oder verkaufen, außer du akzeptierst das Mal des Tieres? What would you do? Was würdest du machen? See, if you don't learn to put your roots not in money and good times, how are you going to do it in bad times? Also schau, wenn du in guten Zeiten nicht lernst, deine Wurzeln nicht ins Geld zu legen, was möchtest du dann in schlechten Zeiten machen? There's nothing secure in money. You have to understand. Wisst ihr, es gibt keine Sicherheit im Geld, das musst du verstehen. Money is being controlled by lot of wicked people today. Und Geld wird heutzutage durch viele boshaften Menschen kontrolliert. The truth is that the financial market can collapse. Die Wahrheit ist, dass der Finanzmarkt kollabieren kann. You don't think it can happen, but what happens if a crazy guy pushes some ridiculous button and we have a nuclear war? Du glaubst nicht, dass das passieren kann, aber was geschieht, wenn ein Verrückter einen lächerlichen kleinen Knopf drückt, dann haben wir einen Atomkrieg. And it happens to hit the country that you live. Und es wird auch in dem Land passieren, wo du lebst. You really think your money has any value? Und glaubst du wirklich, dass dein Geld dann noch einen Wert hat? My parents lived through the Second World War. Meine Eltern lebten während des Zweiten Weltkrieges. I know the stories that I've heard. Ich kenne die Geschichten, die ich gehört habe. Listen, money is okay. Hör zu, Geld ist okay. Truths, your confidence, your trust in the money that you have brings nothing but insecurity. Aber wenn du deine Wurzeln, dein Vertrauen, deine Zuversicht in dein Geld legst, bringt das gar nichts außer Unsicherheit. How I had to actually apply this. Und ich werde euch ein paar praktische Beispiele geben, wie ich das Ganze anwenden musste. It's really funny. Wie ist dir, was wirklich lustig ist? Very, very rich people who are completely insecure. Ich kenne viele sehr, sehr, sehr reiche Menschen, die komplett unsicher sind. Sie sind gestresst aufgrund von Finanzen und dennoch sind sie Multimillionäre. Es gibt also keine Sicherheit in Geld. In the Lord. Nur im Herrn. Tomorrow I'll talk more about Morgen gibt's mehr davon. Yes.